Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt unerklärliche Ereignisse. Habt ihr in eurem Leben schon mal so etwas erlebt? Habt ihr Erfahrung gesammelt oder Erfahrung gemacht mit Hellsehen, mit Telepathie? Habt ihr schon mal Geister wahrgenommen? Hat sich bei euch vielleicht schon mal ein Verstorbener gemeldet? Oder könnt ihr Ereignisse vorher träumen? Das ist ja auch so eine Gabe. Oder habt ihr vielleicht schon mal ein UFO gesehen? Oder seid ihr schon mal von einem UFO entführt worden? Was auch immer. Unerklärliche Ereignisse, das ist das Thema heute Nacht hier bei uns. Und wenn ihr mir von euren Erfahrungen und Erlebnissen erzählen wollt, ruft mich ganz einfach an. 0800 5678 111. Die Telefonnummer kostenfrei. Und die Faxnummer ebenfalls kostenfrei. 0800 5678 110. Heidi ist hier erst heute Nacht. 45 Jahre, guten Morgen. Hallo, Domian, grüß dich, ich komme aus Niederbayern. Das ist schön, freue ich mich. Domian, ich sehe deine Sendung öfters und ich habe gestern das Thema mitgehört. Mhm. Und es geht darum, ich war 96 sehr schwer krank. 96? Ja, mhm. Und nach einer langen Operation und nach einer Zeit in Intensivstation kam ich aufs Zimmer. Mhm. Das war ein Zweibettzimmer. Mhm. Und ich bin noch an sämtlichen Drähten und Sachen dann mhm. an der Maschine gehängt und so. Und es war abends so circa 9 Uhr und also die Nachtschwester hat sich gerade ist gerade aus der Tür raus. Es war alles zu. Es waren Fenster zu, Türen zu, es mhm. war kein, es konnte keine Luft in diesem Raum kommen. Du lagst in diesem Raum mit einem anderen Patienten. Mit einer anderen Patientin, ja. Genau, ja. Mhm. Mhm. Türen war zu, Fenster waren zu. Alles war zu. Mhm. Und auf einmal war in diesem Raum eine Stimmung, die ich nur so erklären kann, dass es ganz warm wurde. Mhm. Und irgendwie auch die Atmosphäre wurde richtig, wie sagen wir, lieblicher fast. Lieblich? Mhm. Es wurde warm und lieblich. Warm und was, lieblich. Was machte das Liebliche denn aus? Warm kann ich mir vorstellen. Es ist, wie soll man das sagen, es haben sich die Vorhänge irgendwie bewegt. Mhm. Aber das ist ja noch nicht lieblich, wenn ich hier vorwege. Nein, ich weiß auch nicht, wie, das ist jetzt ein Ausdruck von mir, Domian. Vielleicht ist ja die Heizung ganz einfach angesprungen in dem Moment. Nein, das war Mitte Juli, die Heizung war vollkommen aus. Mhm. Wie warm war es denn draußen zu der Zeit? Es hat geregnet. Es hat geregnet, gut. Also es wurde jetzt warm in dem Zimmer, mhm. obwohl es vorher eher ein bisschen kühler war. Mhm. Es kam eine liebliche Stimmung auf, was immer ja. das auch heißen mag. Und dann? Und dann ist, auf einmal habe ich irgendwie gemerkt, dass wie wenn jemand hinter mir stehen würde. Mhm. Und ich habe mich umgedreht mhm. und habe meinen Vater gesehen. Mhm. Ja, es war so irgendwie, wie wenn er in einer Nebelwand drin stehen würde. Stehend hinter deinem Bett? Hinter meinem Bett. Hat er dich angeschaut? Moment, entschuldige, zu mir. Und ich habe momentan Angst bekommen, weil ich weiß nicht, weißt du, Bodenmeister, das Eckchen, kennst du das? Was? Bodenmeister? Bodenmeis. Ja. Also im tiefen bayerischen Wald. Mhm. Da hat man halt früher öfters was gehört, dass sich die Leute, wenn die Familie am Totenbett gestanden ist, mhm. dass da wirklich so ein Hau durch du ab da hinten. Also wie wenn der Tod im Eckchen schon wartet und so. Mhm. Jetzt habe ich da momentan Angst gehabt. Mhm. Und dann habe ich meinen Vater gesehen, so wie ich ihn immer gekannt mhm. habe. Also er stand, du hast gerade gesagt, so ein bisschen vernebelt hinter dir. Ja, er stand hinter mir, ja. Er war mhm. halt so, seinen Trachtenanzug an, seine grau-weißen Haare halt, mhm. so wie ich meinen Vater gekannt er hat habe. Er hat dich angeschaut, er hat aber nichts zu dir gesagt. Ich habe nicht, also das habe ich gar nicht mehr bemerkt. Ich habe nur gesehen, dass er hat sozusagen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, er hat mich gesegnet. Gott, wie gruselig. Aber nur mal, halt, nur mal zur Vorinformation. Der Vater lebte zu der Zeit. Nicht mehr. Nicht mehr. Wie lange war er denn verstorben? Seit 91. Seit 91. Das ist ja wichtig zu wissen. Bitte? Das ist ja wichtig zu wissen. Also dieses, was du gerade erzählt hast, war 1996. Ja. Nach einer schweren Krankheit, Intensivstation und so weiter, in einem Krankenhauszimmer. Und dann 1991 ist der Vater verstorben und er hat dich da quasi gesegnet. Er hat mich gesegnet. Wie ging das Ganze dann aus? Es ging, von dem Moment an ging es aufwärts. Es hat zwar noch eine Riesenzeit gedauert. Also dein gesundheitlicher Zustand stabilisierte sich und ging nach oben. Mhm. Also war es für dich ein gutes Zeichen. Und was ich halt anders bemerken wollte, meine Zimmerkollegin, die hat gesagt, was ist es, du hast irgendwie so gestrahlt, die hat sich bemerkt, dass irgendwas los ist. Die hat aber nicht den Vater gesehen und gehört. Nein, die hat aber gesagt, sie hat auch gemeint, als wie wenn jemand im Raum stehen würde. Mhm. Die hat da auch ein bisschen Also das ist schon besonders gruselig, wenn das dann andere Leute auch noch mitbekommen. Ja, ich weiß nicht, es war für mich nicht gruselig, weil von meinem Vater, es ist kein Gras da von meinem Vater. Mhm. Aber ich verstehe schon. Er hat dich gesegnet und danach ging es dir besser und du bist wieder richtig gesund geworden. Es hat noch eine ziemliche Zeit gedauert, aber ich bin jetzt, wir haben das Jahr 2000, es geht mir gesundheitlich eigentlich sehr gut wieder und es ist halt so kleine Wehwehchen, wo ich langsam komme. Ja, natürlich, ja klar. Aber so im Großen geht es mir wieder ganz gut. Danke für deinen Anruf. Okay, und alles Domian, ich sehe dich öfters über N3 und mach weiter so. WDR 3 ist das hier, nicht N3. WDR. Ist auch wurscht, WDR. Endlich. Ja, ja. Ich habe dich schon öfters gesehen, wie gesagt, und mach weiter das so ist mit deiner Sendung. Vielen Dank, schönen Gruß dabei. Tschüss Heidi. Unser Thema heute Nacht, ihr seht es ja hier auch bei unserem Fernsehen, heißt unerklärliche Ereignisse. Habt ihr in eurem Leben schon mal etwas erlebt, was ihr euch nicht erklären könnt, was wissenschaftlich, rational einfach nicht erklärbar ist, was euch vielleicht in Angst und Schrecken versetzt hat, was euch vielleicht einfach nur irritiert hat oder was euch vielleicht auch vielleicht religiös gestimmt hat, demütig gestimmt hat, wie auch immer. Wenn ihr mir davon erzählen wollt, Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Hat's schon mal gespukt bei euch? Und wie seid ihr damit umgegangen? Claudia, 27 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was hast du uns zu erzählen? Ich habe Kurioses mit einer Wanduhr erlebt. Mit einer Wanduhr? Ja. Das lief so ab, die hat bei meinem Schwiegervater im Wohnzimmer gehangen und hat nie getickt und hat, so wie ich das ausdrücke, den Tod meines Schwiegervaters gesehen, weil er vor dieser Uhr mehr oder weniger gestorben ist. Na, jetzt mal eins nach dem anderen. Also erzähl's mal chronologisch. Also die Uhr hat bei meinem Schwiegervater gehangen. Und immer schon, das ist so seine Uhr. Mhm. Genau, und die hat aber nie gelaufen, die hat er mehr als Zierde da hängen gehabt. Mhm. Und in dem Wohnzimmer ist er vor dieser Uhr gestorben. Mhm. Und dann haben wir die Uhr in unserem Besitz bekommen. Mhm. Ich habe sie an der Wand gehangen und habe sie zum Ticken gebracht. Mhm. Und 2 Jahre später, die lief also immer einwandfrei, ohne jemals stehen geblieben zu sein, wenn die schön aufgezogen war. Mhm. 2 Jahre später, um Punkt 6:30, wie mein Vater gestorben ist, blieb diese Uhr stehen. Die war gerade eine Stunde aufgezogen, blieb diese Uhr stehen und bewegte sich nicht mehr. Mhm. Dem habe ich erstmal nichts beigemessen, habe mir gedacht, naja, irgendwie wohl vielleicht einen technischen Defekt oder ähnliches, habe die wieder am Laufen gebracht. Dann lief die wieder 1,5 Jahre, ohne irgendwelche Zicken zu machen. Moment, da ist also dein Vater gestorben, als diese Uhr stehen blieb. Ist dein Vater gestorben? Mein Vater hat die Augen zugemacht und ist nicht mehr aufgewacht. Mhm. Und dann habe ich sie wieder am Laufen gebracht, weil ich habe mir da erstmal nichts bei gedacht. Mhm. Und 1,5 Jahre später ist das Gleiche passiert, wie mein Bruder schwer verletzt wurde bei einem Autounfall und lag mehr oder weniger dem Tod näher wie dem Leben. Mhm. Ist die Uhr stehen geblieben zur Zeit des Unfalls? Richtig, ist die Uhr wieder stehen geblieben und hat sich nicht mehr bewegt. Hat der Bruder es geschafft? Der hat es wohl geschafft. Der ist sehr lange im Krankenhaus gelegen. Der hat es wohl geschafft. Aber was ich so kurios daran finde, ist, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo wieder einem aus meiner Familie irgendwie etwas passiert, dass diese Uhr stehen blieb. Mhm. Obwohl die aufgezogen war und alles und hat jahrelang immer normal durchgelaufen. Mhm. Und danach bin ich hingegangen und habe die Uhr im Keller gepackt und habe sie nie wieder zum Ticken gebracht. Also es waren jetzt 3 Ereignisse, ne? Richtig. 3 Ereignisse, wo man schwerlich sagen kann, das ist Zufall, ne? Richtig. Einmal ist ja noch hinzunehmen, vielleicht auch noch zweimal. Eigentlich zweimal auch schon nicht mehr. Na, ich gehe nochmal ganz zurück. Wieso hat dein Schwiegervater, dem sie ja gehört hat, diese Uhr, wieso hat er die denn so lange bei sich im Zimmer hängen gelassen, wenn sie gar nicht funktionierte? Die hat ja funktioniert, nur er war von Natur aus ein sehr fauler Mensch. Ach so, die war nicht aufgezogen. Richtig, die war nicht aufgezogen. Mhm. Und ich behaupte immer, die hat den Tod gesehen, weil er ja vor dieser Uhr mehr oder weniger gestorben ist. Jetzt liegt diese Uhr bei euch im Keller. Richtig. Das ist ja nun auch ein bisschen gespenstisch, ne? Wenn du nachts in den Keller gehst, schleichst du da um die Uhr herum. Nee, das eigentlich nicht. Ich traue mich nur nicht, die wieder zum Ticken zu bringen. Aus Angst, dass sie stehen bleiben könnte und ein paar Minuten später ein Anruf kommt, es ist was passiert. Das letzte Phänomen, von dem du gerade erzählt hast, ist da auch jemand gestorben oder war das nur ein schweres Unglück? Das war nur ein schwerer Unfall. Ein Unfall, das letzte Mal. Der Unfall meines Bruders, wo der aber auch kurz vorm Sterben lag. Da war doch noch ein Vorfall. Ja, mein Vater wieder gestorben. Ja. Und da ist sie stehen geblieben. Ja, genau. Ich dachte, es wäre jetzt noch eine gewesen in der Familie. Wieso hast du sie nicht weggeschmissen? Weil er ein individueller Wert für mich hat, also weil ich meinen Schwiegervater sehr gemocht habe. Aber du bist erstmal nicht willens, sie wieder nach oben zu holen und aufzuziehen? Nee. Aus Angst, da könnte man irgendwas rausdeuten dann? Richtig, genau. Dass sie irgendwann wieder stehen bleibt und dann kurz danach ein Anruf kommt und... Kann einem wirklich Angst machen, sowas, ne? Ja, das macht einem wirklich Angst. Da überlegt man sich zweimal, ob man die aufdreht oder nicht. Lass sie im Keller. Lass sie im Keller und zieh sie nicht auf. Wenn du so ungute Gefühle dabei hast, würde ich es auch so machen. Ich meine, als individuellen Wert werde ich sie wohl behalten, aber ich glaube, ich werde sie nie wieder aufziehen. Ja. Danke für deinen Anruf. Alles klar. Auf Wiedersehen, Claudia. Tschüss. Bettina, 36 Jahre, auch zum Thema unerklärliche Ereignisse. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. So, und zwar habe ich damals, das war Anfang der 80er Jahre, mit meinem Ex-Mann in Schleswig-Holstein einen Resthof gekauft. Ein Resthof? Ja. Was ist ein Resthof? So einen alten Bauernhof. Ein Bauernhof. Mit Stallungen und all so ein Fidi, ne? So, und nun ist der, Anfang des 19. Jahrhunderts gebaut worden. Ne? So, und ich hatte zu der Zeit nachts gearbeitet. Und da meine Tochter noch klein war, hat die bei uns mit im Schlafzimmer gelegen, beziehungsweise mitgeschlafen. Nein? Ich kam nachts von der Arbeit nach Hause, meine Tochter lag bei meinem Mann mit im Ehebett und ich hatte mich zu meiner Tochter ins Bett gelegt. Nein? So, und ich guck so, ich denk, was ist das denn? Am Fußende steht ein Mann. Am Fußende des Bettes. Guckte mich ganz grimmig an. Dunkle schwarze Haare, so ein altes Schienzhemd, wie sie früher anhatten, und so eine Art Latzhose. Ich denke, das gibt's doch nicht. Guck zur Seite, steht da eine Frau in weißen Leinen gekleidet. Wieder denkst du nur, das gibt's doch nicht? Ich glaube, ich wäre in Oberpanik geraten. Du denkst also nur, gibt's doch nicht. Nein, mir ist sowas schon öfter passiert. Achso, du bist ja schon cooler und abgeholter. Ja, mir ist sowas schon öfter passiert. So, jetzt stand da auch noch eine ältere Dame, eine Frau. Nee, die war nicht. Mittleren Alter, schätze ich. Ach so. 40, um den Dreh. Und? So, ganz in weißen Leinen gekleidet, braune Augen, ganz dichte Augenbrauen und ein ganz, ganz nettes, freundliches Lächeln. Und wie gesagt, und er guckte ganz, ganz grimmig. Dich aber an? Beide haben sie mich angeguckt. Sie lächelte, er guckte grimmig. So, und dann? So, dann habe ich natürlich doch ein bisschen Panik gekriegt. Hast du... Rief mein Mann, ich sag, Schatz. Und er so vor sich hingebrabbelt, kam noch nicht hoch, ne? Ich sag, Schatz, ich sag, hier stehen zwei Leute. Ja, komm doch ins Bett, sagt er. Ich sag, ich mach da nicht an vorbeigehen. So, in sehr dem spaßig. Moment, bitte? Sehr spaßig klingt das. Ja, also wirklich, in dem Moment kommt er hoch, bupp, waren die beiden weg. So, nächsten Tag ich natürlich fertig war, wir hatten da schon einige Vorfälle. Dein Mann wird zu dir gesagt haben, du spinnst, ne? Nee, er hat ja auch schon mitgekriegt, wo wir mit einem Bekannten mal in der Stube gesessen haben, mein Mann und ich. Da habe ich das gleiche Gesicht von dem Mann durch das Stubenfenster gucken sehen. Haben wir aber alle drei das gleiche. Ach so, das hat er gesehen. Ja, das hatte ich dann auch gesehen. Bleiben wir bei diesem Vorfall von der Nacht. Dein Mann schaute hoch und die waren weg gewesen. Das heißt, du konntest dann entspannt ins Bett gehen? Nee, ich bin natürlich mit ins Ehebett gekrabbelt. Ja, ja. Ist ja natürlich klar. Ja, ja. So. Konntest du denn dann entspannt schlafen? Nee, überhaupt nicht. So, wie ging's weiter? Ja, dann bin ich natürlich nächsten Tag hin, weil da sind ja nun schon einige Vorfälle passiert, zu meiner Nachbarin, von der wir das Haus gekauft hatten. So, und habe ihr natürlich die beiden beschrieben. Nun erzählte die mir eine Story, dass so um... Lass mich raten. Bitte? Lass mich raten, dass genau diese Leute mal da gewohnt haben, in dem Bauernhof. In dem Bauernhof. Ja, genau, das haben sie dir schon erzählt, oder wie? Nee, das liegt ja jetzt nahe bei solchen Geschichten. Ne? Also wer soll es denn sonst sein? Ja, nee, nee. Aus Hamburg kommt da wahrscheinlich kein Verstorbener gucken bei euch. Ne? Na, richtig, ja. Genau. Nee, und die erzählte mir dann die Story. Die sind in dem Gasthof, das war ja nun ein ganz kleines Nestchen gewesen. Mhm. Und das war ein paar hundert Meter weit entfernt gewesen. Da sind die abends dann hin. Mhm. So, und da ist der Mann... aus Eifersucht nach Hause, hat seine Flinte geholt, hat den Kerl da erschossen, mit dem sie wohl angeblich rumgemacht hätte. Mhm. Also er ist dann aus dem Gasthof wieder zurück nach Hause. Nach Hause, hat sie erschossen, also sie hat ja auch in dem Gasthof erschossen, ist nach Hause und hat sich erschossen. Ach so. Ja. Nein. Und seitdem finden die keine Ruhe. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Wir haben da auch nicht mehr lange gewohnt. Ja, also das wollte ich gerade fragen. Das war eine Geschichte von Anfang der 80er Jahre. Seid ihr denn weggezogen, sagst du? Ja, wir haben da ein Jahr gewohnt und... Und seid ihr deshalb weggezogen, weil ihr Angst vor der Spukerei hattet? Nee, nicht nur deshalb. Nein, nicht nur jetzt nicht deswegen. Nein. Wir wollten sowieso dich da in die Stadt rein. Mhm. Aber dir persönlich ist so etwas denn nicht nochmal irgendwo in einem anderen Umfeld widerfahren? Oh doch. Oh doch? Ja, ein paar Mal schon. Sag bloß. Ja, ja. Also das kann ja auch sein, dass du so etwas anziehst. Ne? Ja, genau. Das sagt meine Familie auch schon von mir. Was ist denn noch passiert? Oh, wir hatten damals in so einem alten Räterhaus gewohnt. Mhm. War das dann jetzt davor oder danach? Das war davor. Mhm. So, und das war auch schon über 100 Jahre alt, nicht? Allerdings modernisiert mit Fußbodenheizung und so ein Kram. So, und da hatte ich meine Oma dann zu Besuch und meine Tante und mein Cousin. Mhm. Ja, und mein Mann, nee, mein Opa war auch noch mit dabei und mein Mann, meine Tochter und ich. Mhm. So, wir gehen abends schlafen und das war so eine große Diele. Die alten Bauernhäuser hatten ja noch diese großen Dielen. Ja. So, und da hatten wir einen richtig massiven Eichetisch stehen, mit 8 Stühlen dran. Mhm. So, und wir lagen alle im Bett und auf einmal klapperte das in der Diele. Das war wie bei Poltergeist, so standen da die Tische. Beziehungsweise die Stühle auf dem Tisch drauf. Moment. Erstmal hat's geklappert. Dann wart ihr alle in Angst und Schrecken versetzt. Genau. Dann seid ihr aufgestanden. Wir müssen eins nach dem anderen erzählen. Dann seid ihr aufgestanden, seid in den Raum gekommen und dann standen die Stühle, die 8 Stühle, die so vorher auf der Ecke standen. Verdreht und 3 standen auf dem Tisch. Auf dem Tisch? Ja. Aber das haben denn die anderen ja auch gesehen. Das ist die ja anderen nicht haben das auch gesehen. Und was haben die anderen gesagt? Ja, die waren fertig mit den Nerven. Das wäre ich allerdings auch, ja. Ja, die waren Gab fertig. Es denn nicht irgendwie doch vielleicht eine Erklärung, dass irgendjemand sich einen Schabernack erlaubt nein, hat? Nein, um Gottes Willen, nein, das war spät abends. Wir haben alle schon gelegen, eine halbe Stunde oder was. Naja, vielleicht war es ja doch ein Scherz. Ja, nee, dazu habe ich schon in dem Haus zu viel erlebt. Mann. Ja, nee. Daraus müsstest du eigentlich lernen, dass du nicht mehr in alte Häuser ziehst. Oh Gott, nee, das macht mir nichts. Ach so. Nein, das macht mir nichts. Hast du denn jetzt im Jahre 2000 Ruhe oder gibt's jetzt auch noch ab und zu mal was? Nein, im Moment nicht. Ja, Gott sei Dank. Ja, nee, im Moment nicht. Im Moment ist Ruhe, aber das kommt wieder. Das setzt einem ja doch zu, sowas, ne? Ja, doch, das stimmt, so ein bisschen. Aber das kommt wieder, das hatte ich schon mal eine Zeit lang, dann war es wieder weg. Ich merke schon, dass du doch relativ locker damit umgehst, ne? Ja, also ja, man gewöhnt sich dran irgendwo. Das gehört dann auch mit zu deinem Leben. Ja, richtig. Ja. Man gewöhnt sich dran. Mann. Ich wollte das früher auch nie glauben. Die Stühle standen auf dem Tisch. Ja, es wirklich war wie im Poltergeist damals. Mhm. Also deswegen, also ich wollte es auch nie glauben. Also wenn ich morgens, glaube ich, irgendwo, ja, was heißt, wenn ich aufgestanden bin, in meinen Essraum käme und da stünden die Stühle auf dem Tisch. Man gewöhnt sich dran. ich glaube, ich würde mich da nicht so schnell dran gewöhnen. Na egal. Ja. Danke für deinen Anruf, Bettina. Ja, dafür nicht. Tschüss. Alles klar, tschüss. Tschüss. Inge, 60 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Hallo Jürgen. Hallo Inge. Ja, ich bin eine Nachteule und sehe dich schon seit Jahren fast jede Nacht. Na prima. Und bevor ich, meine Geschichte erzähle, habe ich eine Frage an dich. Ja. Hast du Psychologie studiert? Nein, habe ich nicht. Nein. Ja, aber ich bewundere also wirklich dein großes Einfühlungsvermögen, mit dem du vor allen Dingen in schwierigen Situationen deine Fragen stellst. Vielen Dank. Und das bewundere ich wirklich sehr. Und ich, gut. Vielen jetzt Dank. Folgendes. Jetzt zu dem Thema, ne? Geschichte. Genau, unerklärliche Ereignisse. Ja. Mhm. Was ist geschehen? Also ich muss vorausschicken. Ich bin Mutter von 2 Kindern. Mhm. War von Beruf, jetzt bin ich Rentnerin, Naturwissenschaftlerin. Mhm. Glaube weder an übersinnliche Kräfte noch Hellsehen, Telepathie und alles, auch nicht Wahrsagen, Kartenlegen, lehne das an sich ab. Lass mich kurz fragen, du warst Naturwissenschaftlerin, was hast du gemacht beruflich? Ja, Chemie. Chemikerin. Ja. Mhm. Mhm. So, und jetzt zu meiner Geschichte. Mhm. Also es war im April 1989. Mhm. Ich habe ein sehr enges Verhältnis zu meinen beiden Kindern. Ja. Und meine Tochter war damals 22 Jahre alt und erwartete ein Kind. Mhm. Und es war also ein, die Schwangerschaft war schwierig. Ich war oft auch in Gedanken mit ihr verbunden. Mhm. Wir waren ungefähr 200 Kilometer räumlich voneinander getrennt. Mhm. So, es war ein Freitagabend, circa 18.30 Uhr. Ich wollte noch meinen Wochenendeinkauf erledigen. Ja. Und begab mich auf den Weg zu der Kaufhalle, die circa nur 5 Minuten entfernt war. Und als ich kurz vor dieser Kaufhalle bin, bekomme ich wirklich starke, wehenartige Schmerzen. Mhm. Also wirklich, ich kenne Wehen, ja. Mhm. Und der ganze Bauch verkrampfte sich und ich bin auch erst stehen geblieben, bin dann irgendwie doch zur Kaufhalle weitergegangen und habe mich an diesem Einkaufswagen festgehalten. Ja, ja. Die ganze Sache dauerte so 25, 30 Minuten. Mhm. Ich habe dort auch, mir brach auch der Schweiß aus und so weiter. Also es tat also auch wirklich weh. Mhm. Und mir war also klar, dass in dem Moment war mir sofort klar, dass also das mit der Geburt bei meiner Tochter zusammenhängt. Das war dir schon klar? Ja, das habe ich mir sofort gesagt in dem Moment. Das hätte ja nicht sein müssen. Aber ich habe ja noch nie solche Schmerzen gehabt. Mhm. Also, hast du denn dann gleich versucht zu telefonieren? Oder nein, irgendwie? Das war auch gar nicht so möglich. Die hatten kein Telefon. Mhm. Wir wohnten in der damaligen DDR. Mhm. Und mein Schwiegersohn hatte also auch und meine Tochter kein Telefon. Wie hast und du denn ich hatte Telefon, das muss ich dazu sagen. Mhm. Wie hast du denn dann erfahren, dass da irgendwas mit der Tochter war? Ja, ich habe dann, die Eltern meines Schwiegersohns hatten Telefon, ich habe dann angerufen und mein Schwiegersohn war auch inzwischen bei seinen Eltern und es stellte sich heraus, meine Tochter ist also wirklich im Krankenhaus und es hing aber so zusammen, man hatte die Geburt eingeleitet, aufgrund eines zu hohen Blutdrucks. Ist denn mit der Tochter alles gut gelaufen? Schilddrüsenproblem, ja, ich will dir das jetzt weitererzählen. Mhm. Wir sind dann abends weiter in Verbindung geblieben, ich immer zu diesen Schwiegereltern, wo sich mein Schwiegersohn aufhielt. Mhm. Und das war so 23.15 Uhr, da rief ich nochmal an, nein, sie wüssten noch nichts, er war auch nicht im Krankenhaus, sie hatten ihn dann nach Hause geschickt. Also das erste Mal war er im Krankenhaus, da haben mir die Schwiegereltern das erzählt, ja. Erzähl doch mal, was mit der Tochter jetzt dann passiert ist. Ja, um 23.15 Uhr telefoniere ich nochmal, nein, das Kind ist noch nicht da, geht noch nicht vorwärts. Mhm. Ich lege den Hörer auf, mein Sohn hielt sich auch in der Wohnung auf, in seinem Zimmer. Mhm. Nachdem ich den Hörer aufgelegt habe, war mir irgendwie ging was ganz Komisches in mir vor, wie so ein Riss oder irgendwas. Und es war kein Riss, es muss ein Schnitt gewesen sein. Inge, nur ein Schmerz. Jetzt darfst du uns nicht mehr auf die Folter spannen. Was jetzt ist, was bin ist, ich zu meinem Sohn gegangen, genau. ins Kinderzimmer sofort und habe gesagt, die Katrin hat einen Kaiserschnitt. Und so war es dann auch. Und eine Viertelstunde später bekam ich die Bestätigung. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dir das erzähle. Also, das heißt, du hast parallel zu deiner Tochter die Wehen bekommen und gespürt. Und du hast quasi auch den Kaiserschnitt wahrgenommen an dir selbst. Und zwischendurch war stundenlang Ruhe. Ja. Das heißt, dass im Prinzip immer eine ganz enge Verbindung zwischen Tochter und Mutter da war. Irgendwie telepathisch, kann man sagen. Ich habe sowas in dem scharfen Sinn nie vorher und nie hinterher gehabt. Ich habe es mir auch nie erklären können. Das war wirklich das einzige Erlebnis in deinem Leben bislang, was du so gar nicht fassen kannst. Nein. Was nicht rational erklären kannst. Heute, ich sag ja, wenn ich dir erzähle, bekomme ich noch Gänsehaut. Ja, aber ich habe das gestern ja auch schon mal gesagt, ich glaube, dass oft solche Dinge passieren zwischen Menschen, die sehr eng miteinander verbunden sind. Ja. Das kann man nach, so wie im Moment der Naturwissenschaft definiert ist, kann man es noch nicht erklären. Vielleicht wird man es irgendwann erklären können. Ja. Ne? Ich meine, ich habe, wenn meine Tochter sich anschickt anzurufen, ist es schon mehrfach passiert, dass ich direkt darauf warte, dass das Telefon klingelt oder ich mir sage, du müsstest sie mal anrufen. Also, Tochter und Enkelin waren da mal so, oder Enkel waren wohl auf. Ja. Und das ist alles gut gelaufen. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Inge. Ja. Alles Gute. Und alles Gute für dich. Ja, tschüss. Tschüss. Gabi, 45 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo, Domian. Unerklärliche Ereignisse. Ja, das Kompliment erstmal von Inge an dich möchte ich wiederholen. Vielen Dank. Ich bin gerade ein bisschen irritiert. Habe ich gerade gesagt 45? Ja. Die Stimme klingt viel jünger. Stimmt das? Oh, danke schön. Ich sehe auch viel jünger aus. Ja, das ist ja wunderbar. Sind Gene oder das ist das Wetter, wissen wir nicht. Also Gabi, 45, ja, die viel jünger klingt und viel jünger aussieht. Ja. Zum Thema. Ja, das ist sowas Ähnliches, also auch mit dem Tod. Im Januar vor 4 Jahren ist mein Vater verstorben. Mhm. Und wir sind Kölner und mein Vater hat mich, als ich noch ein Kleinkind war, schon auf den Schultern, auf seinen Schultern den Dom hochgeschleppt. Mhm. Der Kölner Dom war für uns beide immer unser schönstes Gebäude überhaupt. Mhm. Ne? Mhm. Auf jeden Fall, ich konnte nach dem Tod meines Vaters nicht mehr in den Kölner Dom gehen. Mhm. Jedes Mal, wenn ich dann reinging, dann fing ich plötzlich an zu weinen und ich konnte es einfach nicht mehr. Und dann habe ich mich irgendwann mal gezwungen, bin dann durchgegangen, wenn du ihn kennst, wenn du durchgehst und dann auf der linken Seite ist, nicht, dass ich am zeigen, weißt du, auf der linken Seite ist dann die Mutter Gottes. Ja. Dann habe ich da ein Kerzchen aufgestellt und setzte mich dann da zu den anderen Leuten und fing dann fürchterlich an zu schluchzen, so laut an zu schluchzen, was ich normalerweise ja nicht tue, wenn da sind ja auch noch andere Menschen, ne? Ich nehme ja eigentlich immer Rücksicht. Auf jeden Fall, es war eine Katastrophe eigentlich, ne, für mich. Mhm. Und dann spürte ich auf meiner rechten Schulter eine Hand, eine feste Hand, und guckte hoch. Und dann sah ich eine Frau, die mich so lieb angeschaut hat, so unerklärlich lieb. Mhm. Also ich finde da gar keine Worte zu. Die stand hinter dir? Nein, die stand neben mir. Die stand neben dir. Mhm. Ich saß so am Gang und ihre rechte Hand war auf meiner rechten Schulter. Du konntest diese Hand spüren? Ich konnte, sehr fest sogar. Fest, und dann schaute ich so Tränen zur Seite, schaute ich hoch und schaute in ein ganz liebes Gesicht. Und dann sagte sie zu mir, es wird alles wieder gut. Mhm. Aber in einer Art und Weise. Ich kann das nicht so wiedergeben. Ja, und dann? Und dann fühlte ich mich im Moment, fühlte ich mich besser und meine Tränen, die waren weg, mein Schluchzen war weg, es war alles weg. Mhm. Und dann drehte ich mich um, die Frau war im Rausgehen. Ne? Und ich drehte mich um, die Frau war weg. Dann bin ich durch diesen Dom gelaufen, richtig gelaufen, was man ja auch nicht tut. Und habe diese Frau gesucht. Ich weiß heute noch, was die anhatte. Die Frau war weg. Die war weder im Dom noch auf dem Domvorplatz noch an der Seite. Die war weg innerhalb von Sekunden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das entweder mein Vater war. In Gestalt einer in Gestalt eines Menschen. Oder mein persönlicher Schutzengel, weil ich sehr gelitten habe. Oder ich leide eigentlich heute noch unter dem Tod meines Vaters. Du gehst ganz fest davon aus, dass es kein realer Mensch war, der nun wirklich irgendwie schnell wieder verschwunden ist, diese Frau, die dich hat weinen sehen. Ja, weil ich sie ja wirklich nicht mehr gefunden habe. Ich habe sie nicht gefunden. Mhm. Ich wollte sie finden und ich wollte mich bei ihr bedanken, weil diese Hand auf der Schulter und diese 3 Worte, die sie da zu mir gesagt hat, die haben mir so geholfen und ich wollte mich bei der Frau einfach bedanken, aber sie war ja weg und das war normalerweise innerhalb von Sekunden ist das nicht möglich. Vielleicht hört uns diese Frau, egal ob es ein Mensch war oder ob es kein Mensch war. Ja, vielleicht. Das wäre ganz, ganz toll. Ja. Sie hatte ein Oberteil, das Oberteil war, weißt du, so ein Fleece-Ding, was man so immer Kopf zieht. Ja. Und das war in Altrosé und Grau. Mhm. Das hatte sie an. Letztendlich ist es auch völlig wurscht, wer oder was sie war. Ja, vielleicht weiß sie das dann noch. Dir hat's geholfen, ne? Mir hat es unwahrscheinlich geholfen. Unwahrscheinlich geholfen. Also du bist dann erleichtert vermutlich aus dem Dom dann wieder rausgegangen? Oder bist du dann wieder zurückgegangen, nachdem du sie... Ich kann jetzt wieder in den Dom gehen. Du kannst jetzt auch wieder in den Dom gehen. Und ich meine damals, dass ich jetzt da laut rumschluchze. Ich meine damals, als es passiert war, bist du dann wieder zurück in den Dom gegangen, nachdem du sie gesucht hattest auf dem Vorplatz? Ja, bin ich. Aber und dann wieder an dieselbe Stelle und ich habe eigentlich nur noch Dankeschön gesagt. Ja. Ich ging als erleichterter Mensch eigentlich daraus. Ja, verrückte Geschichte. Verrückte Geschichte. Ja. Aber ich habe sowieso, ich könnte ja noch viel mehr erzählen. Ich habe Déjà-vu-Erlebnisse zum Beispiel. Ja. Oder 1974 habe ich 3 Wochen bevor meine total gesunde Oma gestorben ist, deren Begräbnis geträumt und alles solche Sachen. Da hat mein damaliger Verlobter, der hat ja wochenlang nicht mehr mit mir gesprochen, weil er sagte, du bist eine Hexe. Ja. Nein, aber du bist vielleicht dann auch ein empfänglicher Mensch für solche Sachen. Das ja, wir sein. Haben, meine Mutter und ich, meine Mutter weiß genau, ohne dass wir miteinander sprechen, wann es mir schlecht geht und auch umgekehrt. Gabi, vielleicht sehen wir uns am Kölner Dom. Ich gehe auch sehr gern noch rein, liebe das lohnt Kirche, sich ja auch. Sehr und finde es immer wieder toll, da zu sein. Ja, alles gut. Immer wieder toll. Tschüss, Gabi. Ich danke dir. Ja, tschüss. 1.30 Uhr, ganz exakt. Und jetzt machen wir eine Pause. Und 7 Sekunden. Hier ist Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der Telefontalkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema unerklärliche Ereignisse. Habt ihr in eurem Leben schon mal etwas erlebt, was ihr euch nicht erklären könnt, worauf ihr euch keinen Reim machen könnt? Sei es im Bereich Hellsehen, sei es im Bereich Telepathie. Vielleicht gab es schon mal eine Erscheinung von einem Verstorbenen. Vielleicht habt ihr Dinge schon mal vorher geträumt. Was auch immer, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, davon erzählen möchtet, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Manfred ist dran. Manfred ist 38 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Manfred, was für ein unerklärliches Ereignis hast du erlebt? Das sind 2 oder 3. Und zwar fing es damit an, am 19. Januar letzten Jahres träumte ich, dass mein ältester Bruder stirbt. Und zwar in der Form, er hat sich aus einem blauen Himmel zu mir heruntergebeugt. Wie gesagt, ich habe geschlafen, ich habe geträumt. Mhm. Er beugte sich zu mir hinunter und reichte mir seine Hand zum Abschied. In einem richtig tiefen Nachttraum. Ne? Das war nicht ein so ein tiefer Nachttraum. Er hat dir die Hand zum Abschied gereicht und was hat er gesagt? Tschüss. Einfach nur tschüss. Und wie hast du darauf im Traum reagiert? Gar nicht. Am nächsten Morgen, ich werde wach, frühstücke und auf einmal fällt mir dieser Traum wieder ein. Mhm. Ich rufe meine Mutter an, ich sage mal, wie geht's Frank? Dem geht's gut soweit. Gut, er hatte Zucker und Hepatitis, aber es war eben gesagt, er war ein Jahr vorher schon mal im Krankenhaus mit dem Zuckerschock, aber die Ärzte haben ihn wieder eingestellt. Wie alt war er zu der Zeit? Zu der Zeit war er 46. Mhm. So. Also Mutter sagt, alles im guten Bereich. Ja, dann habe ich dann auch ihn angerufen und er sagte, okay, mir geht's ein bisschen dreckig, es ist eine Grippe. Mhm. Aber nichts weiter Wildes. Das war montagsabends dann, als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe. Mhm. Also halt nochmal fest, er war nicht so bedrohlich krank, dass man den Tod schon erwartet hat. Das auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Montagsabends telefoniere ich noch mit ihm. Du sagst, es geht mir jetzt so ein bisschen schlechter, aber es ist nur eine Grippe, es ist morgen vorbei. Mhm. Am nächsten Morgen höre ich meine Mailbox ab, mein bester Freund rief an und sagte mir, schreckliche Nachricht, heute Nacht ist dein Bruder gestorben. Mhm. Wir haben ihn heute Morgen gefunden. Mhm. So, das habe ich dann, wie gesagt, auch diesen Traum meiner Familie erzählt. Mhm. 4 Tage später starb mein Bruder. Mhm. Also 4 Tage lang dazwischen. 4 Tage lang dazwischen. Mhm. 8 Wochen später, zwischenzeitlich bin ich umgezogen nach Bielefeld. Mhm. Und dann träumte ich, dass mein jüngerer Bruder, Baujahr 73, auch stirbt. Aber er hat sich nicht von mir verabschiedet in dem Sinne, dass er sich runterbeugt aus dem Himmel, sondern er war irgendwie in einer, wie soll ich das sagen, in einer bedrohlichen Situation. So. Aber du konntest aus diesem Traum interpretieren, dass er sterben würde. Genau. Und du bist aufgewacht und hast dich an den ersten Traum erinnert. Genau. Und das ist ja was ja schrecklich ist, finde ich, ne? Das war hammerhart, das kommt noch härter. Und weil ich eben auch so ein Feeling dafür habe, bin ich dann meinem jüngeren Bruder, ich habe ihm quasi nachspioniert und habe dann herausgefunden, hier in Bielefeld in der Drogenszene, dass er an der Nadel hing. Das wusstest du vorher nicht? Das wusste ich vorher nicht. Habe es dann herausgefunden. Die hielten mich hier in Bielefeld schon für einen Zivilpolizisten, haben mir schon hier am Bahnhof da Schläge und Messer und so weiter angedroht. Frage, du bist aber erst in die Recherche gekommen und hast ihn gesucht nach diesem Traum. Nach dem Traum? Mhm, ja. Und ja, dann stellte sich raus, dass er mittlerweile leider dann an der Nadel gelandet ist. Dann habe ich ihn mir gegriffen. Habe auf ihn eingeredet mit Freunden. Mittlerweile ist er im Methadon-Programm. Und ja, wir konnten ihn da rausholen. Nur diese Träume. Aber das ist ja dann noch ein guter. Ich hatte ja schon die Sorge, dass dein Bruder auch gestorben ist. Er wäre über kurz oder lang. Ach, das so deutest du das? Er hat selbst zugegeben, er hat versucht, sich den goldenen Schuss zu geben, um meinem älteren Bruder, weil wir drei haben ein verdammt enges Verhältnis, er wollte ihm hinterhergehen. Aber wenn ihr so ein verdammt enges Verhältnis habt, verstehe ich nicht, Manfred, dass du nicht mitbekommen hast, dass er so weit nach unten schon gesunken war. Wir waren ziemlich weit auseinander von der Entfernung her. Und er hat sich wahrscheinlich auch geschämt, es euch zu sagen. Ne? Genau, das hat er auch. Hat sich wahnsinnig also geschämt. Somit kann man diesen zweiten Traum ja interpretieren als eine Warnung und du konntest sogar noch was unternehmen und vielleicht hast du ihn sogar gerettet. Kann ja richtig sein. Ne? So kann man das sagen. Oder? Aber in Angst und Schrecken kann einen schon dieser zweite Traum versetzen, ne? Nachdem der erste sich bewahrheitet hat. Ich habe wirklich wochenlang habe ich mich nicht getraut, mich nachts ins Bett zu legen. Das glaube ich, ja. Das und zu schlafen. Das glaube ich. Geht weil dir das ich immer Panik hatte, es kommen solche Träume. Geht dir das heute auch noch so, nach diesen gemachten Erfahrungen? Nach diesen gemachten Erfahrungen, also ich war damals, oder ich bin heute noch Fitnesstrainer, und ich habe trotz des gleichen Trainings, ich habe über 10 Kilo abgenommen. Dann habe ich mich an den Psychologen gewandt, und der sagte auch, was schon eben eine Anruferin sagte, dass sich sehr nahestehende Personen, dass die sich an der Stelle des Todes untereinander verabschieden können. Aber das nimmt dir ja nicht die Angst, diese Einsicht. Das kann ja dennoch trotzdem passieren, jede Nacht, dass irgendetwas vorher geträumt wird. Ja, das stimmt. Aber du hast es doch nicht so präsent, dass du mit Angst auch heute noch jetzt versuchst? Nein, heute nicht mehr, denn ich hatte auch, wie gesagt, damals diesen Traum, als mein jüngerer Bruder da in dieser Lebensgefahr schwebte, da hatte ich eine Freundin und die hat nur gesagt, du hast ja nicht mal alle auf der Leiste. Und da habe ich gesagt, du, meine Träume, das habe ich schon öfter gehabt, auch als mein Vater gestorben ist, die Nacht vorher habe ich geträumt. Und da habe ich zu ihr gesagt, ich muss mich ein bisschen um meinen jüngeren Bruder kümmern. Also die kann Verständnis für, ich träume es, die fährt in Urlaub, im Urlaub trennt sie sich von mir. Ich kriege abends einen Anruf von ihr aus Frankreich mit der Botschaft, das war's. Manfred, ich danke für deinen Anruf und hoffe, dass du keine schlimmen Sachen träumst, vorher träumst. Alles Gute. Okay. Tschüss. Danke. Manuela, 28 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Jürgen. Manuela, hallo. Was ist bei dir geschehen? Ja, und zwar ging ich nachmittags irgendwann mit meinem Hund spazieren und hatte ein paar Tage vorher, muss ich schon die ganze Zeit nur an meine Mutter denken, die in Berlin wohnt. Ich wohne in Schleswig-Holstein. Und auf einmal fällt mir aus dem Himmel ein toter Rabe vor die Füße. Aus dem Himmel fällt dir ein toter Rabe vor die Füße? Genau vor die Füße. 2 Zentimeter vor meine Füße auf den Boden gefallen. Kann ja mal passieren. Ja, dachte ich mir eigentlich auch so. Und aber in dem Moment wusste ich ganz genau, es ist was Schreckliches mit meiner Mutter passiert. Also du hast das gleich als böses Zeichen, als böses Omen aufgefasst. Ja. Und wieso gleich, wieso hast du den die Verbindung gleich zu deiner Mutter gestrickt? Ja, weil ich eben ein paar Tage vorher schon die ganze Zeit immer so an sie denken musste. Und obwohl alles in Ordnung war. Ja, es war eigentlich alles in Ordnung. Mir ging es eigentlich gut und... So, was ist denn jetzt geschehen? Ja, und eine Stunde später ruft mich meine Tante aus Berlin an und erzählt mir, dass meine Mutter bei einem Wohnungsbrand mit ihrem derzeitigen Lebenspartner ums Leben gekommen ist. Gar zu der Zeit, auch als der Rabe runtergefallen ist? Ja, genau, zu dieser Zeit genau. Da sind die beiden dann verstorben. Sie sind am lebendigen Leibe verbrannt bis zur Unkenntlichkeit. Wann war das genau? Das war ungefähr März gewesen, letzten Jahres. Und also, es war auch eine ganz schön fürchterliche Geschichte für mich, weil ich eigentlich immer so ganz komische Vorahnungen habe. Also es war nicht die erste Vorahnung. Also seltsam finde ich wirklich, dass du dann gleich, also sofort gedacht hast, das ist ein schlechtes Zeichen und dass du sofort gedacht hast, das hat mit meiner Mutter was zu tun. Es hätte ja auch mit irgendjemand anderem was zu tun haben können. Ja, aber weil ich ein paar Tage vorher schon so ein komisches Gefühl hatte, weil ich wusste, also irgendwie was passiert dann mit meiner Mutter. Und der Vogel war mausetot? Der war tot, der ist ganz tot auf dem Himmel vor meine Füße gefallen. Da kriegt man auch Gänsehaut. Ja. Da kriegt man Gänsehaut. Ich habe mich auch ganz schön erschrocken. Und das konnte für mich eigentlich nur was Böses gewesen sein. Ja, so ein schwarzer Rabe. Wenn du sowas, das ist ja nun doch schon was Einschneidendes, was du da erlebt hast. Hat das dein, gehst du jetzt mit mehr Angst so durchs Leben? Oder bist du unsicher oder irgendwie ein bisschen erschütterter? Ja, also wenn ich dann mal wieder so eine Vorahnung habe, die hatte ich dann ungefähr ein halbes Jahr später, da musste ich wieder an meine Oma denken, die in Kroatien wohnt. Und ich wusste, es ist wieder irgendwas Schlimmes passiert. Und wieder eine Stunde später ruft mich meine Tante an und sagt mir, dass meine Oma verstorben ist. Da war es aber nur so eine Ahnung, da gab es kein direktes Zeichen. Nee, überhaupt kein direktes Zeichen, das war nur eine Ahnung. Ich bin froh, dass ich solche Gefühle nicht habe und dass ich solche Fähigkeiten, oder wie immer man das nennen mag, nicht empfinde. Also mir wird es schon Angst machen. Ja, also mir macht es auch Angst. Ein komisches Gefühl. Also Manuela, ich wünsche dir alles Gute. Dennoch. Ja, danke schön. Wünsche ich dir auch. Auf Wiederhören. Also, das ist deine Sendung noch. Ne? Vielen Dank. Tschüss. Ah, ein jüngerer Mensch. Bisher waren es ja alles nur so etwas ältere oder mittelalterliche Anrufer. Jetzt haben wir einen jungen Menschen. Christoph war 16 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen. Hey, was ist dir passiert? Also, ich hab einen Freund gehabt und der ist am Wochenende zu mir gekommen. Ja. Und er hat gesagt, ja, wir machen mal ein Spiel. Und dann sind wir in einer Scheune, also haben uns erst ein Brett geholt aus der Garage. Das war weiß. Dann sind wir in einer Scheune gegangen und er hat das Brett genommen, hat das ganze Alphabet draufgeschrieben. Also, und dann hat er so einen Stern, wie die Juden immer gehabt haben, in der Mitte. Und oben ja und unten nein. Wir haben uns dann, hat er ein Glas genommen, also und an jeder Ecke eine Kerze. Dann hat er eine Hand in der Hand, also meine Hand in der Hand genommen und dann mussten wir dreimal sagen, Lucifer, wenn du uns hörst, dann gib uns ein Zeichen. Und dann auf einmal ist das Glas auf ja gegangen. Und dann haben wir den Fang gestellt, ich frag, wie alt ich bin, hat er das gesagt. Ihr hattet aber jetzt die ich vermute mal einen Finger auch auf dem Glas liegen, ne? Nein, das war nur als wir gesagt haben, wenn du ein Zörsel gibst, das Zeichen, nur dann. Dann nur drüber gehalten. Also es gab keine Verbindung zwischen Finger und Glas. Also eure Finger schwebten über dem Glas. Das hat richtig gekratzt, so als ich das gewickst hat. Ich habe richtig Angst gegeben. Der hat gesagt, ich brauche keine Angst zu haben. Und dann auf einmal hat das so in der Scheune so gerattert, so komisch. Und dann hat die Kerze sich auch wieder das Spiel genommen und dann weggepackt. Und den nächsten Tag haben wir die Mädchen gefragt, ob die mal mitspielen wollen. Gute Methode, gute Anmachmethode auch vielleicht. Naja, erzähl mal weiter. Und dann, wir haben einen Friedhof und da, immer wenn einer beerdigt wird, da kommen die in so ein Häuschen rein. Und oben, da lag eine Leiter daneben, wir haben uns die Leiter genommen. Und dann, um die Luke aufzumachen, sind reingegangen mit dem Spiel. Mensch, in die, eine kleine Leichenhalle ist ja, das so. Ja, oben. Also oben auf dem Dach, das war frei. Und da seid ihr reingeklettert? Ja, da sind wir reingeklettert. Und unten in dem Raum lag ein toter Mensch? Nein, da lag kein, also da wäre nur, wenn einer... Achso, kurz vor der Beerdigung liegen die da. Ja, liegen die da drin. Und dann haben wir das Spiel genommen. Und die eine hat gefragt, wann muss ich sterben? Und das Glas hat angefangen auf einmal sich zu drehen, im Kreise, richtig schnell. Und dann haben die angefangen mit Schreien und das Glas ist weggeflogen. Mein Gott. Also das Glas ging im Kreis, ja. Das heißt, das Glas wusste nicht Bescheid. Das wollte das nicht sagen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Und die hat richtig Nerven zusammengefasst gekriegt. Die hat immer geheult und so. Die Arme. Und die anderen, die wollten schon gehen. Und da haben wir gefragt, dürfen wir aufhören mit Spielen? Und das Spiel hat Nein gesagt, ist auf Nein gegangen. Und wir saßen 2 Stunden da und wussten nicht, was wir sagen sollten, was wir... Der hat uns auch selber Fragen gestellt. Aber ihr habt dann die Sache abgebrochen? Nein, wir haben auch mal gefragt, was passiert, wenn wir aufhören? Und da hat er uns den Tod buchstabiert, mein Kumpel. Und wir haben richtig Angst gekriegt. Wir haben gedacht, das war Wirklichkeit. Mensch, Christopher! Was hast du denn da erlebt? Habt ihr das denn irgendwann nochmal gemacht? Ja, also das hat richtig eigentlich Spaß gemacht. Und dann den nächsten Tag das war so ein alter Kuhstall. Also haben wir gefragt, ob wir wollen spielen. Und wir haben ja nicht gesagt, was wir spielen wollen. Dann sind wir hochgegangen und dann haben wir das normal gespielt und dann auf einmal war der Teufel da. Und dann haben wir wir wollten sofort auf, wir wollten gar nicht mehr weitermachen. Und an der Tür hat sie geklopft. Also, es passierten ganz merkwürdige Dinge, höre ich schon. Ja. Ne? Du bist 16 Jahre alt. Liegen diese Ereignisse und Geschichten schon eine Weile zurück? Oder? Also, ein Jahr. Ein Jahr. Habt ihr es dann aufgehört oder passiert es jetzt ab und zu auch nochmal, dass ihr euch trefft für sowas? Nein, ich wohne jetzt woanders, aber ich kann sagen, wie das aufgehört hat. Und dann haben wir, dass ich spielt. Und da haben wir Prinzessin Diana gehabt. Ich konnte es gar nicht glauben. Die hat uns gesagt, wie ihr Unfall passiert ist. Mensch, die hat auch mit euch gesprochen? Ja, wie ihr Unfall passiert ist. Da hättet ihr die Bild-Zeitung anrufen müssen. Oder irgendeine große Zeitung, damit die darüber schreiben. Wie das mit dem Unfall passiert ist. Die haben ja alle gerätselt, was da passiert. Wie ist es denn passiert? Die hat gesagt, dass sie hier mit dem Auto gefahren ist, die anderen. Und dann auf einmal sind die richtig in den Schlenker gekommen. Und dann auf einmal sind sie gegen die Dings gefallen und haben gefragt, wie es da aussieht. Na gut, das wussten wir ja vorher schon, dass es so passiert ist. Also hat er gesagt, die beiden haben sich gestritten. Der Mann und hier der Wieso Frau. Sind die denn, wenn du schon so gut Bescheid weißt, will ich auch dann gleich jetzt auch, vielleicht lüften wir ja das große Geheimnis hier. Warum sind die denn zu schnell gefahren? Hat die Prinzessin das auch gesagt? Nee, wir haben ja richtig Angst gehabt, dass überhaupt wir sie gekriegt haben. Ja, wenn man schon mal Prinzessin Diana in der Strippe hat, dann muss man doch alles fragen, Mensch. Ja, wir haben auch viel gefragt. Ob sie ihre Kinder vermisst. Und wahrscheinlich ja. Hat sie ja gesagt, haben wir gefragt, wie sie aussieht. Und da hat sie gesagt, sie ist richtig alt geworden. Hat sie denn auch ein bisschen was aus dem Nähkästchen geplaudert über die Queen, über die Elisabeth? Die mochten sich ja nicht so gerne. Nee, ja, die hat bloß gesagt, dass er enttäuscht war von ihrem Mann, aber. Ja. Und sie fragt, warum, dass er sehr traurig war manchmal. Ja. Hat sie gefragt, ob sie uns mag, und da hat sie meine Freundin, die hat gesagt, sie mag sie am meisten. Also dich mochte sie nicht am meisten? Also sie mochte uns schon, aber sie am meisten. Ach so. Also ihr habt ja tolle Sachen erlebt, ich bin da ganz neidisch. Ja, und dann haben wir aufgehört, haben wir den genommen, dann haben wir wieder Lucifer genommen. Ist auch nicht schlecht. Ja. Ja, hör mal, jetzt ist aber mit der ganzen Sache finito, ne? Jetzt ist Schluss. Ja, und dann haben wir gefragt, ob wir aufhören dürfen für immer. Ach so, hat er gesagt ja. Und dann ging es auf ja. Und ich das Brett genommen und hab kaputt die Schlange und im Ofen gesteckt. Da oben war sie gleich daneben im Ofen. Richtig und so. Dann haben wir aufgehört. Ja, das ist aber auch eine sehr kluge Entscheidung, Christopher. Also Lucifer hat euch gesagt, ihr dürft aufhören für immer? Ja, wir haben gefragt, ob wir aufhören dürfen für immer. Und dann ist er auf ja gegangen. Ja, und jetzt ist auch gut, ne? Machst du nie wieder. Oh, nee, das werde ich nie mal machen. Nee. Immerhin, du hast mit Prinzessin Diana gesprochen, nicht schlecht. Ne? Immerhin. Christopher, danke für die sehr schönen und ausführlichen Schilderungen. Und lass die Finger von diesen ganzen Das mache ich auch. Alles klar. Tschüss. Gut, tschüss. Mit Prinzessin Diana, Christopher. Regina, 38, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Was ist dir geschehen? Ja, so einiges. Und zwar also fing das alles an, als ich 12 Jahre alt war. Mhm. Ich habe Träume und die passieren. Und jetzt wollte ich dir mal ganz kurz erzählen, ja, von den letzten Jahren. Mhm. Das ist, ich hatte einen Hund und einen sehr großen Hirtenhund. Ja, und da habe ich Wochen vorher geträumt, dass dieser Hund ein Kind angreift, also beziehungsweise mich angreift, und ich halte meine Hand ins, auf die linke Gesichtshälfte und da fließt Blut durch. Mhm. Und Wochen später, das habe ich meiner damaligen Chefin noch erzählt, zu der können wir gleich auch noch kommen, Wochen später ist das eingetroffen. Wir sitzen, war eine Bekannte von mir da mit einem kleinen Jungen. Wir sitzen in der Küche. Der Junge, der war im Wohnzimmer, lief, nur, hatte sich auch ganz normal verhalten. Und der Hund lag vor der Terrassentür und stürzt und kraft also dieses Kind an. Mhm. Und dann bin ich da noch zwischen, ne? Ja. Und das Schlimme, was dabei war, das ist, dass das Gesicht von dem Jungen verletzt war und es war die linke Hälfte. Mhm. Genau wie du es geträumt hast. Ja, ja, also, jetzt halt nur mit meiner Person. Mit deiner Person, ja, ja, klar. Mhm. Ja, und dann war später, das ist jetzt mit meiner Chefin, das habe ich auch irgendwo vorweg geträumt. Und zwar ist sie an Krebs erkrankt und ja, das ging über 3 Jahre und dann ist sie auch, weiß ich nicht, irgendwann vorher zwischen dem dritten, also 2 Jahre vor ihrem Tod ungefähr, habe ich das gleich, also habe ich geträumt, dass sie im Bett liegt und ja, stirbt, ne? Also ja, das scheint ja doch passiert. Ein Phänomen zu sein, welches relativ weit verbreitet ist. Ne? Wir haben das ja mehrfach jetzt schon gehört hier. Ja. Das fing mit 12 Jahren an, sagst du. Ja. Dann wie viel Mal gab es? Das insgesamt 16 Mal. 16 Mal, du hast es rekonstruiert und kannst es aufzählen sogar. Ja, ja, ich hab mir auch alles mal so aufgeschrieben, was Aber Regina, da muss man doch, ich habe das ja gerade schon mit dem Manfred auch besprochen. Habt ihr, die ihr solche Sachen erlebt, nicht doch tierische Angst, ins Bett zu gehen, die Augen zuzumachen? Ich ja. Mhm. Also es belastet mich schon sehr und merkst du auch selber, ich bin total jetzt bei diesem Thema nervös und Wie lange liegt die letzte Wahrsagung, sage ich jetzt mal, per Traum? 4 Wochen. 4 Wochen. Was hast du da geträumt? Also ich bin ja dann, diese meine verstorbene Chefin, da war ich ja noch im Haushalt, ich war im, hab da gearbeitet. Mhm. Der Hammer war gewesen, da habe ich von mir auch geträumt, ich gehe durch einen Tunnel und da ist ein ganz helles Licht. Und in dem Moment taucht meine Chefin da auf und reicht mir die Hand. Mhm. Und ich will sie nehmen und da sagt eine Stimme zu mir, Regina, du bist noch nicht dran und geh mal wieder. Mhm. Und in dem Moment sehe ich das Gesicht von meinem Chef und ja, dann ist ein Jahr später ungefähr, ja, habe ich dann erfahren, dass mein Chef an Krebs erkrankt ist und der ist letztes Jahr im Dezember verstorben. Mhm. Ja, und dann mit meiner Tochter war auch so eine Geschichte, das habe ich auch irgendwie Wochen oder Monate vorher geträumt. Mhm. Aber jetzt, also nicht direkt tot. Mhm. Also es sind nicht nur Todesvorhersagen, sondern auch andere Ereignisse. Ja. Welches ja. Ereignis hast du bei der Tochter vorher geträumt? Ja, dass sie also krank wird und ja. Und aber es sind immer negative Sachen. Ja, ja. Es sind keine freudigen Dinge. Nein, das Schönste, was ich in der Zeit geträumt habe, das war, ich muss sagen, ich habe das Kind auch sehr früh bekommen. Mhm. Da war ich 16, da habe ich geträumt, dass ich schwanger werde und von 5 Pfund Zucker, also ins Krankenhaus gehe und die Hebamme fragt, was ich denn haben möchte und ich sage 5 Pfund Zucker. Wie ja, fünf und das, Zucker? Das Kind war 5 Pfund und so. Ein kleines so. Mädchen. Ein zuckersüßes Mädchen. Ja. Ich wünsche ja, das war das, also als der jetzt Junge geboren ja. wurde, ne? Also diese Schwangerschaft. Ja. Ne? Also das war schon schön, ja. ja. Aber jetzt diese. Sonst war es immer eher negativ. Mhm. Ich wünsche dir gute Träume. Am besten ja, gar keine Träume dieser Art. Danke für deinen Anruf ja, und alles bitte. Gute. Ja, danke. Tschüss, Regina. Tschüss. Karin ist dran. Und Karin ist 50 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Was ist bei dir los oder los gewesen? Ja, ich mache es jetzt kurz. Also bei mir hängt das eigentlich auch mit Träumen zusammen, wobei ich aber sagen muss, die ersten schlimmeren Erlebnisse habe ich bereits gehabt, als ich so in den 20 war. Und diese Träume, das war jetzt zwischendurch, und zwar einer mal ganz extrem, das war ein Traum, der wiederholte sich 3 Nächte nacheinander. Mhm. Es war ein Ablauf, ich ging mit unserem kleinen Sohn zu einem Puppentheater, das führte aber an einem Weg zur Kinderklinik, Kinderarzt vorbei. Mhm. Und dann sind wir da auch noch reingegangen, da saßen da schon einige Leute, und dann kamen da aber 3 Männer im Overall und hinterher auch da rein, die machten sehr viel Terror im Warteraum. Und sagten, sie wollten sich an dem Arzt rächen, weil er das ein kleines Mädchen von dem einen auf dem Gewissen hätte. Ist ein Traum, ne? Wir war immer ein und derselbe Traum. Und da haben sich die Leute dann so ein bisschen versteckt hinter den Stühlen. Und die eine Frau, die rief mir immer zu, rufen Sie die Polizei an. Und ich sage, ich weiß doch gar nicht, wo das ist oder so. Doch, die ist hier schräg gegenüber und das Telefon steht da in der Ecke. Mhm. Und dann habe ich angerufen und dann habe ich noch gesagt, ich weiß doch gar nicht, wie dieser Arzt heißt, wo ich bin. Mhm. Und dann ist mir im Traum der Name des Arztes zugerufen worden. Mhm. Und in dem Moment, wo die Polizei dann anrückte, sind diese 3 Männer auf dem Hinterhof, also durchs Fenster zum Hinterhof praktisch getürmt und davon. Mhm. Und als ich die 3. Nacht diesen Traum auch hatte, da denke ich, verflixt, das kann nicht angehen. Jetzt rufe ich einfach mal einen Pastor an, mal sehen, was der dazu sagt. Mhm. Und er erklärte mir dann, das ist eine Gabe, die bekommt hin und wieder bekommen Menschen so eine Gabe und dass man da praktisch weitergehen kann. Und er sagt, er wird der ganzen Sache nachgehen und er ist auch der ganzen Sache nachgegangen und es gibt diesen Arzt und es gibt dieses Haus und dieser Arzt ist im Bedrängnis, weil ein Kind durch ihn gestorben war. Und du hast diesen Arzt aber nie in deinem Leben gesehen? Ich habe ihn weder gehört noch gesehen, weil... Hast du hinterher erfahren, in welchem Ort? Ich bin mit meinem Mann mal die Strecke abgefahren. Wir wohnen ja am äußersten Rand von Hamburg und diese Praxis ist mitten in Hamburg drin und ich muss sagen, als wir an dem Haus vorbeifuhren, an der Ecke, der weiße Eingang, der Hinterhof, da wurde mir ganz schön gruselig. Ja. Das glaube ich. Und du warst ganz klar auch vorher noch nie da gewesen? Nein, gar keine Verbindung hingehabt. Ist da noch was draus erwachsen? Ist da noch was draus geworden? Ja, der Arzt wurde gewarnt, ne? Das ist ja nun ganz mysteriös, also, weil du... Ich habe ihn dadurch gerettet, ja, dass du hast nichts Schlimmeres... Ja, aber du hast ja dich mit jemandem im Traum beschäftigt, der dir vollkommen fremd war. Ja, aber das passiert mir öfter. Wenn zum Beispiel Kinder verschwunden sind, kann ich auch diese Träume und Gedanken aufnehmen und weiß auch, wo das Kind nachher gefunden wird. Also das weißt du? Das kann ich, ja. Das weißt du vorher? Das weiß ich vorher, ja, weil ich das träume. Hast du, wenn diese schlimmen Geschichten passieren, die uns alle dann... beschäftigen uns. Auch wenn gute Sachen passieren. Guck mal, als die Mauer geöffnet worden war, ne? Ich habe eine Freundin im Erzgebirge. Habe ich 2 Tage vorher angerufen und sage, Magda, am Wochenende bist du frei. Nein, das ist nie und so. Das wäre so eine Wunschvorstellung. Ich sage, nee, Magda, am Wochenende fällt die Mauer. Ich wusste das doch schon längst. Sag mal, Karin, ich muss jetzt mal mit diesen entführten Kindern zurückkommen. Ja. Hast du dich denn schon mal an die Polizei? Ich habe es nicht getan, weil ich immer Angst habe, dass dann einer lachen könnte und sagt, was für ein Hirngespinstenkram. Aber man kann helfen. Und das ist immer so, dass du vorher weißt, wo die Kinder gefunden werden? Ja. Das ist ja beeindruckend und schauderhaft, ne? Ja, ich muss sagen, es hat mir früher schon mehr Angst gemacht, aber ich kann da jetzt eigentlich sehr gut mit umgehen. Das belastet mich nicht mehr. Mhm. Aber du kannst es selbst nicht steuern, ne? Du kannst nicht bewusst sagen, ich möchte jetzt über denjenigen etwas erfahren im Traum. Und ich denke, das geht nicht, ne? Nein. Das kommt immer so über dich, ne? Ja, ich habe zum Beispiel auch, als die Flugzeuge hier im Bobek zusammengestoßen waren, habe ich auch nur Feuerwehr und Sirenen und so gehört. Mhm. Und da habe ich meinem Mann gesagt, dass ein Flugzeug vom Himmel gefallen. Also ich weiß auch sowas in dem Moment, was passiert. Das ist schlimm. Man weiß es einfach. Ich weiß auch, wenn ein Erdbeben auf der Welt passiert. Ich kann ganz genau sagen, dass es die Nacht losgeht. Ich weiß es. Ich hoffe, heute Nacht passiert nichts mehr? Nein, heute Nacht passiert Gott sei Dank. Wir können Rolle ruhig schlafen. Ich kann beruhigt nach Hause gehen und wir alle können schön schlafen. Danke für deinen Anruf und alles Liebe und gute Karin. Domian, ja. Kann ich ein Autogramm von dir bekommen? Ruf doch bitte am Tag diese Nummer an, dann kriegst du es. Ja. Ja? Na, ist gut. Okay, tschüss. Dankeschön. Tschüss. In der Technik, Leo Scholten. Das war unsere Sendung Unerklärliche, Unerklärbare Ereignisse. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch dann bei mir melden, zu jedem Thema, mit jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Egal was. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen geschaltet, dann sind wir da. Um 1 geht's, wie gesagt, los. Ich wünsche eine schöne und ruhige Nacht. Bis dahin. Ciao.